glauben, dass diesmal der Herrgott auf unserer Seite ist, weil er Blut und Boden geschaffen hat. Ein Heilrichs war Heusches, ein Heil im Führer nach dem Lied. Die SS-Soldaten als heilige Waffe im Kampf gegen Juden und Verraut. Entstanden aus Blut und ewiger Treue des Himmlers reifende Saut. Die Augen sind blau und fest ist der Blick, die Runen sie blitzen im Licht. Sie kämpfen und sterben, es gibt kein Zurück, die Schutzscheibe schlägt man nicht. Die SS-Soldaten als heilige Waffe im Kampf gegen Juden verraut. Entstanden aus Blut und ewiger Treue des Himmels reifendes Saut. Sie haben so manchen Feind geschlagen, es erbrach so viel durch die Kraft. Die Schutzstaffel wird auch weiter jagen nach den Juden, der Deutschland sich rauft. Die SS-Soldaten als heilige Waffe im Kampf gegen Juden und Verraut. Entstanden aus Blut und ewiger Treue des Himmlers reifende Saut. Der Bart ist noch unser Volk zu beschmutzen, die Treppe der ewige Fluch. Die SS wird uns Deutsche beschützen vor Verrat und Mordversuch. Die SS-Soldaten als heilige Waffe im Kampf gegen Juden und Verrat. Entstanden aus Blut und ewiger Treue des Himmels reifende Saut. Die SS-Soldaten als heilige Waffe im Kampf gegen Juden und Verrat. Entstanden aus Blut und ewiger Treue des Himmels reifende Saut.